ARD. Per Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Dritter Teil: Das Mädchen und der Wal. Regie: Ernst Wendt. In grauer Vorzeit, nun, also in den großen ruhmreichen Tagen des ehemaligen galaktischen Imperiums, war das Leben noch abenteuerlich, lebenswert und im Großen und Ganzen steuerfrei. Da kurften gewaltige Sternenschiffe auf der Suche nach Heldentaten und Reichtümern zwischen exotischen Sonnen in den entlegensten Gegenden des galaktischen Raums herum. Da war der Mut noch ungebrochen. Und das Risiko konnte nicht hoch genug sein. Da waren Männer noch richtige Männer, Frauen noch richtige Frauen und kleine pelzige Wesen aus dem Krebsnebel, noch richtige kleine pelzige Wesen aus dem Krebsnebel. Alle hatten noch Lust, unbekannten Schrecken trotzig die Stirn zu bieten und große Taten zu vollbringen. Vor allem aber hatten sie die Courage, Subjekt und Objekt in einem Satz durch so lange und komplizierte Konstruktionen voneinander zu trennen, wie nie jemand zuvor. Und so wuchs das Imperium zu herrlicher Größe heran. Viele Leute wurden natürlich ungeheuer reich. Aber das war völlig selbstverständlich und nichts, weswegen man sich hätte schämen müssen. Denn niemand war wirklich arm. Zumindest niemand, der nennenswert gewesen wäre. Für die ungeheuer reichen Handelsherren wurde das Leben allerdings ziemlich langweilig. Keine der Welten, auf denen sie sich niederließen, konnte sie anscheinend voll und ganz zufriedenstellen. Entweder war das Klima am späteren Nachmittag nicht ganz so, wie es sein sollte, oder der Tag war eine halbe Stunde zu lang, oder das Meer hatte einfach das falsche Rosa. Jedenfalls entstanden so die Voraussetzungen für einen fantastischen neuen Industriezweig. Die Anfertigung von Luxusplaneten nach individuellen Sonderwünschen erlebte einen Riesenboom. Die Mutterfirma befand sich auf dem Planeten Magrathea, wo riesige Hyperraummaschinenhallen errichtet wurden, um durch weiße Löcher im All Materie anzusaugen. Die Materie wurde in liebevoll gestaltete Traumplaneten verwandelt, die selbst die verwöhntesten Ansprüche der reichsten Männer der Galaxis befriedigten. Dieses Unternehmen war so erfolgreich, dass Magrathea sehr bald der reichste Planet aller Zeiten war, die übrige Galaxis aber in trostlose Armut versank. Das ganze System brach zusammen. Das Imperium stürzte. Und langes, verstocktes Schweigen breitete sich über die gesamte Galaxis aus. Magrathea selbst verschwand aus dem Gedächtnis und die Erinnerung an den Planeten tauchte bald ins Dunkel der Legende. In diesen aufgeklärten Zeiten jetzt glaubt natürlich niemand auch nur ein einziges Wort von alledem. In Seyfert Bibelbrocks Raumschiff Herz aus Gold indessen, tief in den Finsternissen des Pferdekopfnebels. Tut mir leid, aber ich glaube kein einziges Wort. Und warum nicht, Fahrt? Also vor allem, weil du jede Menge Käse redest, Seyfert. Es gibt noch verschiedene nicht so wichtige Gesichtspunkte, zum Beispiel Wissenschaft, Logik, Skepsis und so weiter. Aber das Größte ist, glaube ich, der haarsträubende Blödsinn, den du eben abgesondert hast. Glaub mir, Ford, ich habe ihn gefunden, ich schwör's dir, ich habe ihn gefunden. Magrathea. Ja. Einen nicht existierenden Planeten. Ja, nein. Hör mal zu, Seyfert. Man kann nicht zufällig irgendwas finden, was es schlicht nicht gibt. Ich meine, ich weiß, die Realität ist im Augenblick nicht so populär, wie sie es mal war. Aber mit ihr ist es wie mit allem. Sie kommt auch mal wieder in die Mode. Mit meinem Realitätssinn ist alles okay. Ich lasse ihn alle 14 Tage sorgfältig checken. Und ich sage dir... Guck mal, Magrathea ist eine Sage. Ein Märchen. Eine Geschichte, die Eltern ihren Kindern abends erzählen, wenn sie wollen, dass sie später mal Volkswirte werden. Eine... Und wir befinden uns bereits in einer Umlaufbahn um ihn herum. Seyfert, ich habe keine Ahnung, in welcher Umlaufbahn um was herum du persönlich dich gerade befindest. Aber dieses Raumschiff, verstehst du? Computer. Oh nein, bitte nicht. Hallo, Freunde. Hier spricht Eddie, ihr Bordcomputer. Mir geht's einfach fantastisch, Leute. Computer... Sag uns nochmal unsere augenblickliche Flugbahn. Aber mit Vergnügen, Kumpel. Wir befinden uns im Augenblick in einer Höhe von 3000... Eddie, Mensch. 300 Meilen in einer Umlaufbahn um den sagenhaften Planeten Magrathea. Hörst du? Ich weiß doch gar nichts. Ich würde diesem Computer nicht mal zutrauen, dass er mir mein Gewicht richtig sagt. Kann ich sofort für dich erledigen, nein, klar? Nein, nein, besten Dank. Ich kann dir deine persönlichen Probleme auf 10 Stellen hinter dem Komma ausrechnen, wenn dir das hilft. Seyfert, es müsste jetzt jeden Moment hell werden auf dem Planeten, egal welcher es nun ist. Was heißt dir, egal welcher es nun ist? Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Trillian. Auf der Seite von Aufklärung und Vernunft. Na gut. Ich dachte schon, du stündest auf seiner. So ein Quatsch hilft deinem Standpunkt hier überhaupt nicht weiter. Okay, okay, okay. Okay. Sehen wir uns einfach mal an. Computer? Hallo, Freunde. Was kann ich... Die Klappe halten und uns auf den Monitoren zeigen, was es draußen zu sehen gibt. Mach die Lichter etwas dunkler. Da. Die dunkle Masse, die ihr jetzt auf dem Bildschirm seht, das ist der Planet Magrathea. Oder welcher auch immer. Ob Kolumbus dieses Problem auch gehabt hat? Wer? Ja. Entschuldige, das ist bloß so eine esoterische Anspielung auf eine Geschichte von der Erde. Kolumbus hat einen Erdteil entdeckt, der später dann ein bisschen Wirbel machte. Arthur wird dir davon erzählen. Arthur? Was? Du bist ja so still. Arthur? Ja, ich finde es immer sehr erholsam, Leuten beim Diskutieren zuzuhören, wenn ich nicht die geringste Ahnung habe, worüber sie reden. Was im Moment zu sehen ist, ist ja auch ein bisschen läppisch, nicht? Sicher wird es später noch ganz toll. Wir überfliegen jetzt die Nachtseite. Die Oberfläche des Planeten liegt 300 Meilen unter uns. Jeden Augenblick werden wir sehen, wie... Da! Da! Die Feuer der Morgendämmerung. Die Doppelsonnen steigen über den östlichen Rand auf. Die Doppelsonnen Sullianis und Rahm. Oder welche auch immer. Sullianis und Rahm. Zwei uralte Quellen des Lichts kommen über den schwarzen Horizont herauf. Das ist, fantastisch. Das musst du doch einfach zugeben. Es sieht fantastisch aus, ja. Trisha, ich glaube, ich kriege irgendwas nicht richtig mit. Pass auf, Arthur. Nach dem, was Seyfert mir erzählt hat, ist Magrathea ein legendärer Planet aus grauer Urzeit, an den niemand im Ernst glaubt. Ein bisschen wie Atlantis, nur dass es in der Legende heißt, die Magratheaner hätten Planeten gebaut. Weißt du, ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, dass ich bloß deshalb ein ignoranter Trottel sein soll, weil ich mein ganzes Leben auf der Erde verbracht habe. Reg dich nicht auf, Arthur. Das ist alles bloß eine Frage der Perspektive. Aber wenn ich zum Beispiel aus heiterem Himmel eine... Spinne, die unter meinem Bett rumkrabbelt, anquatsche und dieser unschuldigen Spinne in ihrer Spinnenwelt versuchte, den gemeinsamen Markt oder New York oder die Geschichte Indochinas zu erklären, dann würde sie denken, ich wäre verrückt. Ja und? Es ist eben nicht alles bloß eine Frage der Perspektive, verstehst du? Ich versuche, hinter die Grundvoraussetzungen des Lebens zu kommen. Oh. Verstehst du? Ich mag lieber Mäuse als Spinnen. Ob es auf diesem Raumschiff wohl irgendwo Tee gibt? Arthur Präsident hatte eigentlich angenommen, er sei der einzige vom Affen abstammende Erdling, dem es gelungen war, von dem Planeten Erde zu entkommen, als dieser völlig unerwartet zerstört wurde, um einer neuen Hyperraum-Umgehungsstraße Platz zu machen. Denn sein einziger Gefährte, der eigentümlicherweise Ford Prefect hieß, hatte ihn bereits eröffnet, dass er keineswegs aus Guilford sei, sondern von einem kleinen Planeten in der Nähe von Betaygeuze. Und als sie entgegen aller denkbaren Wahrscheinlichkeit tief im Weltraum vor dem sicheren Tod gerettet wurden, und zwar durch ein gestohlenes Raumschiff, in dem Fords Halbcousin, der berüchtigte Seyford Beeblebrox, der Erfinder des pangalaktischen Donnergurglers, eines Gesöffs, das als teuer und katastrophal für den Kopf verschrien ist, und Trisher Macmillan, also einfach Trillion, saßen, ein recht nettes, ebenfalls vom Affen abstammendes Mädchen, dem Arthur einmal auf einer Party in Islington begegnet war, da konnte es sich bei dem Raumschiff nur um eines handeln, das von dem neuen, unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive angetrieben wurde. Und so war es denn auch. Langsam und majestätisch setzt dieses gewaltige Sternenschiff zur Landung an, auf der Oberfläche des uralten Planeten, der vielleicht, vielleicht aber auch nicht, Magrathea ist. Also mal vorausgesetzt, er ist... Er ist es. Was er nicht ist. Was willst du überhaupt auf ihm? Ich meine, ich nehme an, du bist nicht hier, um irgendwelche alten Lebensformen zu entdecken. Was ist es also? Hinter was bist du her? Tja, teils ist es Neugier, teils Abenteuerlust, aber vor allem, glaube ich, ist es Ruhm und Geld. Geld? Ja, Geld in Mengen, so viel, dass du verrückt wirst. Seyfert, als ich dich das letzte Mal sah, warst du einer der reichsten Männer der Galaxis. Wozu brauchst du denn Geld? Ich habe alles verloren. Alles? Was hast du denn damit gemacht? Hast du gespielt? Nein, ich habe es in einem Taxi liegen lassen. Sehr stilvoll. Mir gefällt überhaupt nicht, wie der Planet jetzt aussieht. Er wirkt so kalt und grau und abweisend. Darüber musst du einfach hinwegsehen. Schon mit der Hälfte der Schätze des einstigen Imperiums, die irgendwo auf ihm gehortet liegen, kann er sich's leisten, schäbig auszusehen. Oder wie auch immer. Ich glaube, er ist einfach nur ein toter Planet. Die Spannung bringt mich schier um. Stress und nervöse Spannungen sind jetzt in allen Gegenden der Galaxis ernste soziale Probleme. Und damit diese Situation nicht noch weiter verschärft wird, sollen die folgenden Ereignisse schon mal im Voraus verraten werden. Der fragliche Planet ist tatsächlich Magrathea. Der tödliche Atomraketenangriff, der in wenigen Minuten von einem uralten automatischen Verteidigungssystem ausgeht, wird lediglich zur Folge haben, dass drei Kaffeetassen und ein Mäusekäfig zu Bruch gehen, dass sich jemand den Oberarm prellt und dass ein Petunientopf und ein unschuldiger Pottwal zu unpassender Zeit und am unpassenden Ort entstehen und ganz plötzlich auch wieder hinscheiden. Damit aber ein Minimum an Spannung erhalten bleibt, wird jetzt noch nicht verraten, wer sich den Oberarm prellen wird. Dieser Umstand kann getrost zum Spannungselement erhoben werden, zumal er nicht die geringste Bedeutung hat. Arthurs nächste Frage nach dem Planeten ist sehr verzwickt und schwierig. Seyferts Antwort darauf ist in jeder Hinsicht falsch. Ist er auch nicht gefährlich? Magrathea ist seit 5 Millionen Jahren tot. Natürlich ist er völlig ungefährlich. Sogar seine Gespenster haben sich bestimmt inzwischen zur Ruhe gesetzt und Familien gegründet. Seid mir gegrüßt. Was ist das denn? Computer? Hallo, Freunde. Was ist das da? Ach, bloß irgend so eine 5 Millionen Jahre alte Bandaufzeichnung, die uns überspielt wird. Ein Bein. Im Augenblick ist leider niemand von uns zu erreichen. Deshalb hören Sie diese Ansage vom Band. Die Handelskammer von Magrathea... Eine Stimme aus dem antiken Magrathea. Okay. Ihnen mitteilen zu müssen, dass der gesamte Planet zurzeit seine Geschäfte eingestellt hat. Wir danken Ihnen. Wenn Sie Ihren Namen und die Koordinaten eines Planeten hinterlassen möchten, auf dem wir Sie erreichen können, sprechen Sie bitte nach dem Pfeifton. Die wollen uns unbedingt loswerden. Was sollen wir machen? Ist doch bloß ein Tonband. Wir machen weiter. Kapiert, Computer? Kapiert. Wir möchten Ihnen versichern, dass Sie sofort nach Wiederaufnahme unserer Aktivitäten in allen Modejournalen und Farbbeilagen darauf aufmerksam gemacht werden, dass Sie als unsere geschätzten Kunden wieder Gelegenheit haben, vom Allerbesten aus unserer Kollektion zeitgenössischer Geographie zu wählen. Was? Bis dahin danken wir Ihnen für Ihr freundliches Interesse und bitten Sie, uns jetzt zu verlassen. Also ich glaube, wir verduften lieber, was? Es gibt überhaupt keinen Grund zur Sorge. Ja, warum sind denn dann alle so nervös? Sie wollen eben wissen, was los ist. Wir machen weiter. Es ist äußerst erfreulich, dass Ihre Begeisterung für unseren Planeten so unvermindert anhält. Darum möchten wir Ihnen versichern, dass die Lenkraketen, sich in diesem Augenblick Ihrem Raumschiff nähern, nur ein Teil unserer Sonnenservice sind, den wir unseren begeisterten Kunden zuteil werden lassen. Und dass die entsicherten Atomsprengköpfe darüber hinaus nur eine kleine Geste der Höflichkeit darstellen. Wir freuen uns, Sie als Kunden im nächsten Leben begrüßen zu können. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. Du lieber Himmel, wenn das der Umgangston beim Verkauf ist, wie geht die dann erst in der Umtauschabteilung mit den Leuten um? Also wollt ihr endlich mal kapieren, dass das bloß ein uraltes Tonband ist, das wir per Zufall ausgelöst haben. Sie richtet sich nicht an uns. Und die Raketen? Raketen macht dich nicht lächerlich. Wir haben sie im Monitor, Seyfert. Ich glaube, sie sind wirklich auf uns gerichtet. Du meine Güte. Verdammt, lass mich mal sehen. Mann, das ist ja heller Wahnsinn. Das heißt doch, dass wir wirklich auf irgendetwas gestoßen sind. Sonst würden sie nicht versuchen, uns umzubringen. Grauenhaft. Du meinst, da unten ist wirklich irgendjemand? Nein, das ganze Verteidigungssystem funktioniert automatisch. Aber die Frage ist, warum? Was machen wir jetzt? Einfach cool bleiben. Ist das alles? Nein. Wir machen ein paar Ausweichmanöver. Computer, welche Ausweichmanöver können wir machen? Ich fürchte, Leute, gar keine. Oder was anderes? Ich glaube, mein Orientierungssystem klemmt. Ein Schlag in 30 Sekunden. Pardon, das wollte ich nicht. Sag bitte Eddie zu mir, wenn's euch beruhigt. Na schön, wir müssen das Schiff von Hand steuern. Kannst du es denn fliegen? Nein, du? Nein. Ford? Nein. Na schön, dann machen wir es eben alle zusammen. Ich kann's auch nicht. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Computer, ab sofort volle Handsteuerung. Hast du schon. Viel Glück, Jungs. Ein Schlag in 20 Sekunden. Okay, Ford, volle Kraft zurück und 10 Grad Steuerbord. Ich kann das Schiff nicht halten. Wir kommen ins Trudeln. Wir können. Ungefähr an dieser Stelle zieht sich einer unserer Helden eine leichte Prellung am Oberarm zu. Das ist besonders hervorzuheben, denn wie ja bereits verraten wurde, entkommen sie ansonsten ohne den geringsten Schaden. Und auch die tödlichen Atomraketen treffen nicht doch noch das Raumschiff. Die Sicherheit unserer Freunde ist absolut garantiert. Ein Schlag in 15 Sekunden, Jungs! Die Raketen steuern immer noch auf uns zu. Wir können sie nicht abschütteln. Jetzt geht's uns an den Kragen. So nimm denn meine Hände und bis an mein selig Ende und ewig. Topf doch dem verdammten Computer endlich das Maul! Ich mag allein nicht gehen. Seyfert, können wir uns nicht auf X00574 stabilisieren, wenn wir unsere Flugbahn mit einer Trägheitskorrektur von 5 Grad tangential über den Scheitelvektor 9GX78 abweichen lassen? Was? Ja, wahrscheinlich, aber mach's doch einfach. Und Gnade dir Gott, wenn du bloß geblufft hast. Und ab geht die Luzi. Hey, wo hast du denn diese Kunstflugnummer gelernt, William? Auf meinem Moped im Halbparkon. Was? Ach, das ist wieder so eine Anspielung auf die Erde. Ich erklär's dir später. Es klappt nicht. Die Raketen drehen und kommen hinter uns her. Sie werden schneller. Oh, das ist das Ende. Ein Schlag in 5 Sekunden. Warum dreht eigentlich keiner dieses Unwahrscheinlichkeitsdingsbums da an? Geht keinen Unsinn, das geht nicht. Und warum nicht? Wir haben doch sowieso nichts mehr zu verlieren. Kann mir jemand sagen, warum Arthur den Unwahrscheinlichkeitsstreif nicht einschalten soll? Ein Schlag in einer Sekunde. Es war nett mit euch, Jungs. Gott segne euch. Ich sagte eben, kann mir jemand sagen... Thank you. verdammt. Was war denn das? Naja, ich wollte gerade sagen, hier ist doch dieser Unwahrscheinlichkeitsschalter nicht und da... Wo sind wir, Trillian? Genau, da, wo wir waren, glaube ich. Und was ist mit den Raketen passiert? Oh, nach dem, was man auf dem Monitor erkennen kann, haben sie sich in einen Petunientopf und in einen Walfisch verwandelt, der sehr verdutzt aus der Wäsche guckt. Unwahrscheinlichkeitsfaktor 8.767.128 zu 1. Bist du da drauf gekommen, Erdling? Ja, also, ich hab doch bloß... Das war sehr gut gedacht, ist dir das klar? Du hast uns das Leben gerettet. Ach, das war doch wirklich nichts... Ach nein? Wirklich. Na dann entschuldige bitte. Okay, Computer, setz zur Landung an. Naja, ich sage, es war doch wirklich nichts. Aber ich meine, natürlich war's was. Ich hab halt bloß versucht zu sagen, es lohnt nicht allzu großes Gewese darum zu machen. Ich meine, bloß allen das Leben zu retten. Eine andere Sache, um die niemand allzu großes Gewese machte, war die Tatsache, dass entgegen aller Wahrscheinlichkeit plötzlich einige Meilen über einem fremden Planeten ein Pottwal sein Leben begann. Und da das von Natur aus kein geeigneter Ort für einen Wal ist, hatte dieses unschuldige Geschöpf sehr wenig Zeit, sich über seine Identität als Wal klar zu werden, ehe es sich darüber klar werden musste, dass es plötzlich kein Wal mehr war. Das hier dachte der Wal während des Fallens. Was passiert denn hier? Entschuldigung. Wer bin ich? Hallo. Warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Was meine ich wohl mit der Frage, wer bin ich? Nur mal ruhig. Guck erst mal, was hier überhaupt los ist. Das ist aber ein interessantes Gefühl. Was ist das eigentlich? Es ist so was Ähnliches wie ein Gähnen oder Kitzeln. Also, wahrscheinlich fange ich am besten erst mal damit an, Namen für die Dinge zu finden. Wenn ich aufgrund von, ich nenne es mal Schlussfolgerung, überhaupt Fortschritte in dieser, ich nenne sie mal Welt, machen will. Also nenne ich es mal meinen Magen. Sehr schön. Ein Gähnen oder Kitzeln in meinem Magen. Gut. Oh, oh, jetzt wird es aber ziemlich heftig. Und hey, was ist das für ein Pfeifen und Brausen, das an meinem, ich nenne es mal fix, Kopf vorbeifegt? Kopf, das klingt gut. Ja, Kopf, das tönt schön solide. Und das Pfeifen und Brausen, das könnte Wind sein. Ist das eine gute Nahe? Fürs erste Gemüse. Vielleicht finde ich dafür später einen besseren Namen, wenn ich weiß, wozu der gut ist. Denn es gibt ja scheint's wirklich eine verdammte Menge davon. Hey, was ist denn das für ein Ding? Dieser... Stell dir mal Schwanz! Ja, Schwanz! Hey! Ich kann damit ja wirklich ziemlich gut hin und her schlagen. Was? Herrlich! Herrlich! Hey! Ach, bringt offenbar nicht viel. Aber wahrscheinlich komme ich später noch dahinter, wozu er da ist. Tja, also, da habe ich mir nun schon ein zusammenhängendes Bild von den Dingen gemacht. Nein. Oh Mann, das ist ja wirklich aufregend. So vieles herauszufinden. So vieles, was ich noch vor mir habe. Mir wird ganz schwindelig. Vor lauter Vorfreude. Oder ist es der Wind? Junge, Junge, davon ist aber jetzt wirklich sehr viel da. Was? Und Mann, oh Mann! Was ist das denn? Was da so plötzlich so schnell auf mich zukommt. So sehr, sehr schnell. Und so riesig und flach und weit. Das braucht einen riesigen, weiten, klingenden Arm. Wie rund, rund, Grund. Das ist es. Grund. Ob er wohl nett zu mir ist? Komischerweise war der einzige Gedanke, der den Petunientopf beim Herunterfallen durchfuhr, oh nein, nicht schon wieder. Viele Leute sind der Meinung, wir könnten viel größere Kenntnisse vom Wesen des Universums besitzen als bisher, wenn wir nur genau wüssten, warum der Petunientopf das dachte. Inzwischen ist das Sternenschiff Herz aus Gold auf Magrathea gelandet. Und Trillian wird gleich eine der allerwichtigsten Feststellungen ihres Lebens machen. Wie wichtig sie ist, wird von ihren Gefährten jedoch nicht gleich erkannt. Hey, meine weißen Mäuse sind weg. Weiße Mäuse? Ja, ich wollte nur unter der Bedingung mit Seyfert mit, wenn ich meine weißen Mäuse mitnehmen dürfte. Und jetzt sind sie weg. Du kommst mir überhaupt nicht wie so eine Mäusetante vor. Das bin ich ja auch normalerweise nicht, aber ich musste sie einfach mitnehmen. Es hat wohl an diesen besonderen Mäusen gelegen. Okay, okay, Computer. Computer, bitte atmosphärische Verhältnisse auf dem Planeten checken. Nehmen wir den Roboter mit? Ach Marvin, den paranoiden Androiden. Ja, ja, den nehmen wir mit. Was willst du denn bloß mit einem manisch-depressiven Roboter? Der glaubt wohl, ihr habt Probleme. Was? Ich bin 50.000 Mal intelligenter als ihr und nicht mal ich weiß die Antwort. Es macht mir schon Kopfschmerzen, wenn ich versuche, mich auf euer Niveau runterzudenken. Na, was habt ihr rausgekriegt? Na dann, alle Mann, vorwärts, Marsch! Guten Tag! Liebe Kinder. Was ist das denn? Ach, das ist der Computer. Ich habe entdeckt, dass er für den Notfall noch einen Ersatzcharakter besitzt. Und der schien mir eventuell geeigneter. Nun, das ist euer erster Tag auf einem fremden Planeten. Zieht euch also alle schön dick und warm an. Und spielt mir nicht mit irgendwelchen widerlichen, glotzäugigen Monstern herum. Ja? Sorry, ich glaube, mit einem Rechenschieber werden wir besser bedienen. Wer hat das gesagt? Bitte vortreten. Ja, würdest du bitte die Ausstiegsluke öffnen, Computer? Nicht eher, als bis sich der gemeldet hat, der das gesagt hat. Oh Gott. Computer, wenn du nicht augenblicklich die Ausstiegsluke öffnest, gehe ich mit einer Axt an deine Hauptdatenspeicher und verpasse dir eine Neuprogrammierung, an der du zu knabbern haben wirst. Ist das klar? Wie man sieht, werden wir noch alle an unseren Beziehungen zueinander viel arbeiten müssen. Danke. Gehen wir. Das wird nur alles in Tränen enden. Ich weiß das. Ins Innere des Planeten. Da müssen wir nämlich hin. Wohin niemand die ganzen 5 Billionen Jahre hindurch seinen Fuß gesetzt hat. Mitten in den Abgrund der Zeit. Dreh das ab, Marvin! Warum sollen wir denn da runter? Tja, nach der Legende lebten die Magrathianer die meiste Zeit ihres Lebens unter der Oberfläche. Seyfert, weißt du auch genau, was du tust? Wir sind doch schon mal angegriffen worden, nicht? Hör mal, ich versichere dir, die lebende Bevölkerung dieses Planeten ist gleich null. Plus uns 4. Und 2 weiße Mäuse. Wenn du darauf bestehst, Na los, gehen wir, wenn wir da schon rein sollen. Ach, Erdling. Affe! Könntest du vielleicht den Roboter bei dir behalten und sozusagen dieses Ende des Ganges bewachen, okay? Bewachen? Wovor denn? Du hast doch eben gerade gesagt, dass hier außer uns niemand ist. Naja, halt nur so. Zur Sicherheit, okay? Wessen Sicherheit? Eure oder meine? Na komm, sei lieb. Okay, ab geht's. Na, ich hoffe, das tut euch noch so richtig leid. Keine Sorge, das wird es. Jena. Das ist ja wirklich schaurig hier. Pass auf! Hier ist eine Lampe. Hey, guckt euch mal das hier an. Ihr habt eine Idee, was diese merkwürdigen Symbole an den Wänden bedeuten, Seifert? Ich denke, das sind wahrscheinlich einfach irgendwelche merkwürdigen Symbole. Na, seht euch doch bloß diese ganzen Gerätschaften an, die hier so in den Gängen rumliegen. Weiß jemand, was mit diesem Planeten passiert ist? Warum sind die Magadianer eigentlich ausgestorben? Wahrscheinlich überhaupt was zu tun. Seifert, ich wollte, ich hätte zwei Köpfe wie du, dann könnte ich mich stundenlang damit amüsieren, sie mir an der Wand einzurennen. Leuchte mal hierher. Wohin? Dorthin? Ja. Also jedenfalls sind wir nicht die Ersten seit 5 Millionen Jahren, die den Gang hier entlang gehen. Was meinst du damit? Guck mal, frische Mäuseköttelchen. Ach, meine verdammten Mäuse. Seht euch doch bloß diese ganzen Geräte hier an. Hey, das hier sieht aus wie ein Miniature-Submiesen-Computer-Terminal. Das scheint sogar noch zu funktionieren. Nicht doch fort. Ich tät's nicht. Seid doch nicht so nervös. Ist doch alles in Ordnung. Das Ding kann doch mit nichts in Verbindung stehen. Ich meine, ich hätte ein Licht da unten im Gang gesehen. Das ist bloß der Reflex von der Lampe. Das Zeug hier ist bestimmt Millionen wert. Auch wenn wir wirklich kein Geld finden sollten, das... Du meinst die irrsinnigen Mengen Geld, von denen ich gesprochen habe? Ja. Die irrsinnigen Mengen. Kannst mir vertrauen. Dir trauen? Ich traue dir ungefähr so weit, wie ich dir in aller Gemütlichkeit den Blinddarm rausziehen könnte. Da hinten passiert wirklich irgendwas. Nein. Es wird Nacht. Sieh mal, Roboter. Die Sterne kommen raus. Ich weiß. Widerlich. Nicht. Aber der Sonnenuntergang. Nicht mal in meinen verrücktesten Träumen habe ich was Ähnliches gesehen. 2 Sonnen. Es war, als zischten Feuerberge ins All. Ich hab's gesehen. Reiner Schwachsinn. Wir hatten daheim nur eine einzige Sonne. Ich bin von einem Planeten namens Erde, weißt du? Weiß ich. Du redest ja andauernd davon. Hört sich grässlich an. Oh nein. Es war wunderschön dort. Hattet ihr Ozeane? Oh ja. Große, weite, wogende, blaue Ozeane. Tief und unermesslich. Kann Ozeane nicht ausstehen. Sag mal, kommst du eigentlich mit anderen Robotern gut aus? Hasse sie. Wo gehst du hin? Ich glaube, ich mache eben mal einen kleinen Spaziergang. Kann ich verstehen. Guten Abend. Wer? Ihr habt euch aber einen kalten Tag zum Besuch unseres Planeten ausgesucht. Wer sind Sie? Oh, mein Name tut nichts zur Sache. Sie haben mich erschreckt. Hab keine Angst. Ich tu dir nichts. Aber ihr habt auf uns geschossen. Jemand hat auf uns geschossen. Mit Raketen. Das war bloß ein automatisches Verteidigungssystem. Uralte Computer verticken in endlosen Höhlen. Tief in den Eingeweiden des Planeten die dunklen Jahrtausende. Die Zeit lastet schwer auf ihren staubigen Datenspeichern. Ich glaube, sie haben diesen Gelegenheitsschuss genutzt, um sich ein bisschen über die Eintönigkeit wegzuhelfen. Ich bin ein großer Bewunderer der Wissenschaft. Ach ja? Oh ja. Aha. Du wirkst sehr nervös. Ja, naja. Wir hatten eigentlich nicht erwartet, jemanden hier anzutreffen. Bitte fassen Sie das nicht falsch auf, aber ich dachte, ihr wärt alle tot. Tot? Nein. Wir haben nur geschlafen. Geschlafen? Ja. Die ganze Wirtschaftsflaute durch. Nicht? Was? Tja, also vor 5 Millionen Jahren brach die galaktische Wirtschaft zusammen. Und weil wir uns sagten, Planeten, Sonderanfertigungen sind schließlich sowas wie Luxusgegenstände, nicht? Du weißt doch, dass wir Planeten bauen, oder? Also, ja, ich dachte bloß... Es ist ein wunderbares Handwerk. An den Küstenlinien habe ich immer am liebsten gefummelt. An den kleinen, kniffligen Fitzelkram der Fjorde. Da hatte ich unendlichen Spaß. Jedenfalls kam die Rezession. Und wir beschlossen, sie zu verschlafen. Wir programmierten die Computer einfach so, dass sie uns wecken sollten, wenn das alles vorüber wäre. Die Computer waren an den Index der galaktischen Börsenkurse gekoppelt. Nicht wahr? Damit wir geweckt würden, wenn alle sich wirtschaftlich wieder so weit berappelt hätten, dass sie sich unsere ziemlich teuren Dienste wieder leisten können. Großer Gott, das ist aber eine ziemlich miserable Einstellung, finde ich. Findest du? Ja. Oh, es tut mir leid. Ich bin da wohl nicht ganz auf dem Laufenden. Gehört der Roboter dir? Nein, ich gehöre mir. Wenn man das überhaupt einen Roboter nennen kann. Das ist mehr sowas wie eine elektronische Schmollmaschine. Hol ihn her. Was? Ihr müsst unbedingt mitkommen. Es tun sich große Dinge. Und ihr müsst jetzt sofort mitkommen. Sonst kommt ihr zu spät. Zu spät? Zu was denn? Wie heißt du, Erdling? Dent. Arthur Dent. Zu spät. Wie sich der Tote, Dent Arthur, dehnt. Das soll so eine Art Drohung sein, verstehst du? Ich bin nie sehr gut darin gewesen, aber man hat mir gesagt, sie könnten manchmal wahnsinnig wirkungsvoll sein. Was für ein sonderbarer Mann. Pardon? Och, nichts. Entschuldigung, ja, wo gehen wir denn eigentlich hin? Wir nehmen meinen Luftwagen. Wir begeben uns tief ins Innere des Planeten, wo unser Volk gerade aus seinem 5 Millionen Jahre Schlummer erwacht. Magrathea erwacht. Ne, verzeihen Sie. Wie hießen Sie doch gleich? Ich heiße? Ich heiße Slatibartfass. Wie bitte? Slatibartfass. Slatibartfass? Ja. Ich sag dir ja, mein Name tut nichts zur Sache. Es ist eine wichtige und allgemein verbreitete Tatsache, dass die Dinge nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen. Zum Beispiel waren die Menschen auf dem Planeten Erde immer der Meinung, sie seien intelligenter als die Delfine, weil sie so vieles zustande gebracht hatten. Das Rad, New York, Kriege und so weiter. Während die Delfine doch nichts weiter machten, als im Wasser herumzutoben und sich's wohl sein zu lassen. Aber umgekehrt hielten sich auch die Delfine für intelligenter als die Menschen, und zwar aus genau denselben Gründen. Komischerweise wussten die Delfine schon lange vorher von der drohenden Zerstörung der Erde und hatten viele Versuche unternommen, die Menschheit auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Doch wurden die meisten ihrer Mitteilungen missverstanden. Man sah in ihren Mitteilungen amüsante Versuche, einen Fußball zu köpfen oder nach irgendwelchen Leckereien zu flöten. Also gaben sie es schließlich auf und verließen, kurz bevor die Vogonen kamen, auf ihre Weise die Erde. Die allerletzte Botschaft der Delfine an die Menschheit wurde als der erstaunlich kunstfertige Versuch missdeutet, einen doppelten Salto rückwärts durch einen Reifen zu vollführen und dabei Heil dir im Siegerkranz zu pfeifen. In Wirklichkeit lautete die Botschaft aber: Macht's gut und danke für den vielen Fisch. Tatsächlich war nur eine Gattung von Lebewesen auf dem Planeten intelligenter als die Delfine. Und sie brachten viel von ihrer Zeit in Verhaltensforschungslabors zu, wo sie in kleinen Laufrädern herumrannten und entsetzlich raffinierte und ausgeklügelte Experimente an den Menschen vornahmen. Die Tatsache, dass die Menschen auch hier wiederum die Verhältnisse total verkannten, war ganz nach dem Plan dieser Geschöpfe. Arthur Dents augenblickliche Lieblingsfeststellung ist, dass das Leben voller Überraschungen ist. Erdling, ja. Wir sind jetzt tief im Herzen Magrathäas. Ich sollte dich vielleicht schon jetzt darauf aufmerksam machen, dass der Raum, in den wir gleich kommen, nicht eigentlich im Innern unseres Planeten liegt. Es ist vielmehr der Durchgang zu einem unermesslichen Teil des Hyperraums. Hyperraum? Das verwirrt dich, oder? Och. Ich krieg nämlich selber jedes Mal einen Riesenbammel. Halt dich fest. Willkommen in unserer Montagehalle. Das Licht. Mir wird ganz schwindelig. Oh, dieser Raum. Hier bauen wir die meisten Planeten, verstehst du? Heißt das, ihr fangt jetzt mit allem wieder an? Nein, um Himmels Willen, nein. Die Galaxis ist noch lange nicht wieder reich genug, um sich uns leisten zu können. Nein, wir sind nur geweckt worden, um einen ganz speziellen Auftrag auszuführen. Vielleicht interessiert es dich. Dort hinten, genau uns gegenüber. Oh. Nein. Siehst du? Die Erde. Naja, sagen wir mal Modell Nummer 2. Das erste ist offensichtlich 5 Minuten zu früh zerstört worden. Dabei ging ein wahnsinnig wichtiges Experiment mit kaputt. Es gab einen Mordsaufstand. Ja, jetzt machen wir halt eine Kopie nach unseren Blaupausen. Wollen Sie damit sagen, dass ihr auch die erste Erde gebaut habt? Oh ja. Bist du mal in einem Land gewesen? Ich glaube, es hieß Norwegen. Was? Nein, war ich nie. Ah, ist schade. Es war eins von den Ländern, die ich gemacht habe. Ich habe einen Pokal dafür gekriegt. Herrliche, krickelige Küste. Nicht? Nee. Ich habe noch nicht ganz kapiert. Haben Sie eben gesagt, die Erde wurde 5 Minuten zu früh zerstört? Ja, es gab ein Wahnsinnstheater. Die Mäuse waren vielleicht wütend. Die was? Die Mäuse. Die Mäuse? Ja, das Ganze war ihr Experiment. Verstehst du? Ein 10 Millionen Jahre Forschungsprogramm. Die Antwort auf die Frage aller Fragen zu bekommen. Das ist eine Riesensache. Hm? Sagen Sie, würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich jetzt einfach mal verrückt werde? Das war der dritte Teil von Douglas Adams Per Anhalter ins All. Es sprachen Rolf Boysen, das Buch. Felix von Manteuffel war Arthur Dent. Markus Boysen war Ford Prefect. Klaus Löwitsch, der doppelköpfige Seyfert Bibelbrox. Dieter Borsche sprach den Slati Bartfass. Martin Flochinger war Marvin, der Roboter. Ignaz Kirchner, Eddie, der Computer. Barbara Freier war unsere Trillian, die einzige Frau in dieser Folge. Horst Raspe war ein Anrufbeantworter. Und Bernhard Minetti gehörte die Stimme des Weltallwals. Ach ja, und nicht zu vergessen, das kleine, pelzige Wesen aus dem Krebsnebel. Mir hat's wirklich gefallen. Wo's metaphysisch war, was besonders eindrucksvoll. Die deutsche Übersetzung besorgte Benjamin Schwarz. Ton und Technik Günter Hess, Jörg Scheuermann und Christine Koller. Aufnahmeleitung Alexander Malachowski. Die Musik ist von Frank Duval. Seyfert Bibelbrox ist ab sofort als Star in Kein Sex, wir sind Amöboid im brontovogonischen Staatsschaumspiel zu bewundern. Regie Ernst Wendt. Tut mir leid, aber ich wäre vielleicht besser mit allem zu Rande gekommen, wenn ich mir nicht den Oberarm angehauen hätte. Das war Folge 3. Bevor es weitergeht, haben wir eine Podcast-Empfehlung für euch. Wie heißt es doch so schön? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei und in der ARD-Audiothek gleich 24. Nein, keine Kerzen, dafür aber Türchen. Und zwar geöffnet. In unserem akustischen Adventskalender Tod unter Lametta. Ein mörderischer Krimispaß mit der Gurkentruppe aus dem Wüstenexpress. Und wundert euch nicht, wenn ihr da einen anderen Friedrichsberg hört. Das ist nämlich der Bruder. Der ist irgendwann verschwunden und dann haben wir Albrecht. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Die kommt auch noch. Hoffentlich. Also viel Spaß bei Tod unter Lametta. Jetzt in der ARD-Audiothek. Euer Bastian Pastewka.